Die Einweihung von Agathi. Hier handelt es sich um die Einweihung von Agathi mitten im mythischen Himalaya, im alten Hochland von Pamir in der inneren Erde. Es ist die Vision der magischen Liebe der hyperboreischen Priesterinnen wie aus der Schau der Katara. Man nimmt an, dass das auch der Standpunkt Otto Rahns, des Autors von Kreuzzug gegen den Gral, war. Das gab Veranlassung zu der Legende von einem ideologischen Streit mit seinen doktrinären SS-Leitern kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges. Otto Rahn soll in der gleichen Weise Selbstmord verübt haben, wie es seiner Anschauung nach der von ihm bewunderte Bertrand von Born getan hat, nämlich indem er sich auf einem Berg im Grenzgebiet der deutsch-österreichischen Alpen dem Tod durch Erfrieren preisgab, durch die Endura, den freiwilligen Tod der Katara. Es war mir nicht möglich, eine Bestätigung hierfür zu finden. Es ist auch nicht leicht, heutzutage seine Bücher zu erhalten. Sein gesamtes Werk steht auf dem Index, wird als verfluchte Literatur angesehen, insbesondere das Buch »Luzifers Hofgesind«, eine Zusammenfassung der mythischen Gedankenwelt der SS und ein geistiger Pilgerweg nach Hyperborea. In diesem Buche macht Otto Rahn eine interessante Anmerkung in Bezug auf Don Quixote de la Mancha. Dieses Werk soll von Cervantes in verschlüsselter Form geschrieben sein. Die darin vorkommenden Namen Tolosa und La Molinera sollen beispielsweise auf Toulouse, die Stadt der Albigenser, beziehungsweise auf La Meunière, französisch für Müllerin, und La Vaudoise, die Waldenserin, hinweisen. Rahn gibt ein Zwiegespräch zwischen Sancho Panza, dem Don Quixote, und dessen Neffen wieder, der nach den Katarern mit guter Mann, französisch Bonhomme, genannt wurde, von dem er in die Höhle von Montesinos geführt wird. »Sagt mir«, fragte Sancho, »wer war der erste Gaukler der Welt?« Der Neffe zögert mit seiner Antwort. Sancho aber gibt sich selbst die Antwort, indem er sagt, es war Luzifer, als er aus den Himmeln herabstürzte und dabei durch die Luft wirbelte. Don Quixote sagt zu Sancho, diese Antwort ist nicht von dir. Du hast das alles von jemand anderem genommen. Als Sancho dem widerspricht, fährt Don Quixote fort, Sancho, du hast mehr gesagt, als du weißt. Otto Rahn erinnert daran, dass die römische Kirche die umherziehenden Spielleute und Troubadoure als Gaukler bezeichnete. Der erste Troubadour war also Luzifer, Apollo selbst. Und Otto Rahn kommt zu dem Schluss, Apollo wird wohl mit einem seiner goldenen Strahlen den Ritter von der traurigen Gestalt geblendet haben, wie er es auch mit Hölderlin tat. Cervantes dürfte mehr gewusst haben, als er offen sagen durfte. Und zweifellos wusste es jemand, dass er so viel wusste. Er dürfte dem geheimen, dem untergegangenen alten Spanien angehört haben, das wieder in Erscheinung treten konnte, weil es an der Niederlage der okzitanischen Katara und des Pedro von Aragon nicht mitgewirkt hatte. Dem westgotischen Spanien, dem germanischen, keltischen, das von Domingo de Guzman und der Inquisition endgültig zerstört wurde, dem Spanien der Agotes, der Dolmen und der Illuminaten oder der tantrischen Erleuchteten von Valladolid. Wenn noch Zeit dafür verbliebe, dann müsste man dafür kämpfen, dass dieses Spanien wiedergeboren würde. Bei einem kürzlichen Gespräch mit René Nelly, dem Gelehrten in Fragen des Katharismus und Übersetzer des Buches »Luzifers Hofgesind« ins Französische, erzählt mir dieser, dass ihm die seltsame Nachricht zu Ohren gekommen ist, Otto Rahn sei gar nicht gestorben, sondern er befinde sich an einem verborgenen Ort. Zufolge eines vor Kriegsbeginn erhaltenen Befehles sei er verschwunden. Wenn das im Falle Otto Rahns auch fantastisch anmutet, so würde es mich nicht erstaunen, denn die unbekannten Leiter des Hitlerismus, vor allem die geistigen Führer von der anderen Seite, wussten, dass der erste Teil des Krieges auf dieser Erde verloren werden würde. Es waren dies die Jünger des Gottes der Verlierer in der Zeit der gegenwärtigen räumlich-zeitlichen Krümmungsphase. Auch Hitler wusste das, und wie wir schon ausführten, hatte er den Befehl erhalten, den Kampf zur Erfüllung des Mythos bis zum Ende mit Blut und Feuer kompromisslos durchzustehen. Am 26. April 1942 erklärte er: Wenn die Götter nur die lieben, die von ihnen das Unmögliche erflehen, dann wird Gott seinen Segen auch nur denen erteilen, die im Unmöglichen unerschütterlich bleiben und nicht zerbrechen. Und dann später, einige Tage vor dem Ende, rief er in Berlin aus: Ein Volk, das einen solchen Widerstand hat leisten können wie das Deutsche, bereitet den Boden für ein neues Aufblühen der Menschheit. Am Ende dieses großen Krieges wird das letzte Bataillon ein deutsches sein. Diese seltsamen Worte finden eine Fortsetzung in dem nachfolgenden Zwiegespräch. Während Berlin vom Maschinengewehrfeuer erfüllt war und Flammen die Hauptstadt einhüllten, fragte der SS-Mann Heinz Linge Hitler: Und für wen werden wir nun kämpfen? Hitler antwortete ihm: Für denjenigen, der da kommen wird. Das deutet darauf hin, dass er wusste, dass der Krieg damals noch nicht zu Ende war und dass die letzten Bataillone sich bereits in der anderen Erde im Inneren befanden und dass er sich dort mit ihnen vereinigen würde. Wie der Prophet Enoch in der Sage entschwindet Hitler in einem Feuerwagen, ohne unter den damaligen räumlich-zeitlichen Umständen des Jahres 1945 irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Derjenige, der da kommen wird, könnte eine Anspielung auf die Wiederverkörperung im Sinne der polaren, hyperboreischen Anschauung von der ewigen Wiederkehr sein. Seine eigene Wiederverkörperung oder seine Wiederkunft in der hyperboreischen Kreisung, wie eine erneuerte, noch reiner anklingende Tonschwingung und wie die Existenz eines aus rotem Fleische, dem Rubedo, wiedererstandenen Körpers, erschaffen aus dem unsterblichen Stoff Vraya. Die zweite synchronistische Position, die Einweihung in Shambhala. Die Vision, die sich einem in Shambhala, der anderen unterirdischen Stadt, bietet, manche sind der Meinung, Shambhala ist die Hauptstadt von Agarthi, ist etwa folgende. Nach dem hermetischen Gesetz, welches bewirkt, dass das sich oben abspielende sich unten wiederholt und umgekehrt, verkörpert sich der Mythos und das archetypische Geschehen nimmt auf allen Ebenen der Energieschwingungen von der feinsten bis zur gröbsten Formen an, wie etwa in einem Satz kosmischer Spiegel. Die Götter brauchen die Erde und die Verkörperung, um die Wurzeln in ihre Urgründe versenken zu können, deshalb müssen wohl hier auf der physischen Erde ein Ultima Thule, ein versunkenes Atlantis, ein wirkliches Asgard vorhanden sein, so wie sich die materielle Möglichkeit bietet, dies alles wieder zu erlangen. Das ist das, was die Templer mit ihrem Gralsring geglaubt haben mögen, womit sie hinwirkten auf ein Wiederentstehen einer Oberhoheit, die im Göttlichen begründet ist, mit übernatürlichen Führern, die in dem mythisch-politischen Geschehen verwoben, verstrickt sind. Das ist die ghibellinische Staatsidee und der Gedanke des transzendenten Königtums nach Julius Evola. Die irdische Gerechtigkeit der druidischen, keltischen, altgermanischen, ario-hinduistischen Gesellschaft wäre hier der angezeigte Weg zur Erreichung der Mutation oder der Umbildung der Erde mit dem Ziel der Vergöttlichung hin zum Ewigen, zur Wiederentdeckung einer geistigen Wissenschaft und Technologie, durch die wieder Verbindungen zum metaphysischen, außerirdischen hergestellt werden können, um so das dunkle Zeitalter der Verstofflichung im Kali-Yuga zu überwinden, in welchem die Natur der Fahrlässigkeit einer atheistischen und rationalistischen, nur verstandesbetonten Wissenschaft und Technologie ausgeliefert war. In Shambhala lehrt man den Gebrauch der Kraft, Vareno, Vril, durch welche die Mutation der Erde und des Menschen vollzogen werden kann, und man führt letzteren in die kriegerische Einweihung ein, die das ermöglicht. Da das, was innen so auch außen ist, führt die Mutation des Menschen in halbgöttliche und göttliche Wesen gleichzeitig auch zur Transfiguration des Planeten. Diejenigen, welche diesem Einweihungsfluss folgen, haben gekämpft, um hier auf der gegenwärtigen Erde einen neu-alten Orden zu gründen, der seine Wurzel in den transzendenten Ursprüngen hat, mit dem Ziele, das goldene Zeitalter wiederzuerwecken, und sie werden bis zum Ende weiterkämpfen, damit das goldene Band nicht entschwindet, das jedes Mal dünner werdende goldene Vlies nicht bricht und damit die Erde nicht vom Geiste verlassen werde und sich infolgedessen nicht im Abgrund, im Nichts auflöst.